8. November, 11:51 Uhr. Ich bekomme jetzt nach meinem Statement zu Querdenken und Leipzig natürlich boshafte Nachrichten, darunter von Ballweg und Schiffmann. Ballweg hat mir gesagt: Ja, dann mach du doch wieder deine Kleindemos. Wir werden erst die nächste Großdemo am 31.12. machen. Also, ich weiß nicht, wie arrogant man sein kann, aber Ballweg hat es auf jeden Fall drauf. Was für ein arrogantes Geschwätz. Erstens, Mitte November wird jetzt Merkel ihr Ermächtigungsgesetz und ihren Notstand für immer ausrufen. Dass eben dann auch Gerichte nicht mehr willkürliche Verordnungen kippen können. Das ist ja das Infektionsschutzgesetz 3. Und jetzt frage ich mich, was man für eine Demo am 31.12. machen möchte. Erstens werden wahrscheinlich keine Demos mehr nach Infektionsschutzgesetz 3 zugelassen. Und die Gerichte werden gar keine Handhabe mehr haben, Verordnungen zu kippen, weil sie eben gesetzlich verankert werden. Und das Zweite ist, was soll denn jetzt schon wieder so eine Großveranstaltung an Silvester? Soll das eine Silvesterparty werden? Was haben denn bis dato diese Querdenken-Demos wirklich gebracht, effektiv? Wir hatten eine Querdenken-Demo am 1. August, wurde aufgelöst. Am 29. August wurde aufgelöst. In Leipzig am 7.11. wurde aufgelöst. Und de facto, das muss man auch sagen, war es natürlich jetzt auch weniger als in Berlin, auch wenn es viele starke Menschen waren in Leipzig. Aber es waren weniger. Und woran liegt das? Das liegt an Querdenken. Das liegt daran, dass man die Menschen ermüdet und zermürbt. Und dass man Bühnenshows macht und von oben herab auf die Lemminge runter spricht, zu ihnen runter spricht und sie ständig ermahnt, Maske zu tragen, Abstand zu halten, so einen bescheuerten Helikopter zu drehen, als wenn man das deutsche Volk nicht noch mehr erniedrigen könnte. Als wenn es nicht irgendwann mal reichen würde mit der Erniedrigung. 75 Jahre Fremdbestimmung. Schuldkult. Jetzt müssen Deutsche auch noch auf einer Widerstandsdemo Zwangsmeditation machen. Gottesdienste. Gruppenübungen, esoterische. Und Helikopterdrehungen. Wen wollen die eigentlich verarschen? Und dann wird jede Demo von denen sowieso aufgelöst. Und das wissen die auch. Also was bringen denn dann diese Helikopterdrehung und die Maskenermahnungen und das Abstandhalten? Die Stasi löst es doch sowieso auf. Bei allen Großdemos war das so. Es wurde immer aufgelöst. Immer. Und was bewirkt das psychologisch? Das bewirkt, dass man sich so denkt, ja, kann ich mir eigentlich dann sparen, so eine Demo? Brauche ich gar nicht hingehen. Bringt ja nichts. Wird ja sowieso aufgelöst. Und da kommen also Menschen von allen Orten von Deutschland extra zu einer Demo, wie zum Beispiel nach Leipzig. Und das ist mittlerweile in dieser immensen Wirtschaftskrise, 8 Monate lang Corona-Diktatur, für normale Menschen in Deutschland ein Kraftakt mittlerweile. Tankgeld zu haben, die Zeit zu haben, zu gucken, wo man Kinder zum Beispiel unterbringt in der Zeit, wo man auf eine Demo fährt. Und dann macht der Heinz nichts anderes in Leipzig, als A, die Menschen da ständig zu ermahnen und B, als dann die Stasi die Demonstration auflöst, weil es wieder eine Schikane war, zu sagen, geht mal jetzt nach Hause. Ja, so ein Anwalt hat es vielleicht wahrscheinlich ein bisschen dicker als eine Hausfrau oder eine Bürokauffrau oder eine Angestellte. Oder eine Supermarktmitarbeiterin, die um die Zukunft ihrer Kinder fürchtet. Da steht er einfach kackdreist auf der Bühne und sagt, geht mal jetzt nach Hause. Das ist respektlos. Was soll das sein? Eine Widerstandskaffeefahrt? Ein Wanderzirkus? Rein mit den Lemmingen in den Bus, ab nach Leipzig und dann wieder nach Hause? Wenn die Stasi wieder schikaniert? Das ist eine Unverschämtheit. Eine absolute Unverschämtheit ist das. Und ich sage euch auch, warum es das ist. Weil man hätte natürlich auch einen Kompromiss machen können. Man hätte zum Beispiel auch sagen können, unsere Demonstration von Querdenken wurde jetzt aufgelöst und wir werden uns dran halten. Also entfernt euch bitte vom Demonstrationsort. Aber ihr seid freie Deutsche und nach Artikel 8 des Grundgesetzes haben alle Deutschen das Recht, sich zu versammeln. Es bleibt also euch überlassen, was ihr jetzt macht. Stattdessen, sagt Heinz, geht mal nach Hause, wir haben jetzt schöne Bilder. Versteht ihr, was da läuft? Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man auf eine Demonstration geht, die gut organisiert ist. Aber wie oft soll das jetzt noch so gehen? Dass man auf eine Demo geht, die wird dann willkürlich aufgelöst und dann soll man wieder nach Hause gehen. Und was hat das dann gebracht? Da schreibt mir der Schiffmann zusätzlich heute, sagt so, wir haben dich gerade wieder salonfähig gemacht und jetzt schreibst du so einen Text. Weil ich da einmal, als er mit seinem Bus vor das Brandenburger Tor gefahren bin, sein Mikro in der Hand hatte und eine Rede gehalten habe. Vielleicht erinnert ihr euch. Da glaubt er, dass er mich salonfähig machen muss. Das ist diese arrogante Attitüde, die mir nicht gefällt. Ich bin in Deutschland der Bestseller-Autor und der Bio-Unternehmer und der Freiheitskämpfer seit 8 Monaten. Was brauche ich einen Bodo Schiffmann, der mich salonfähig macht? Wie herablassend ist das denn? Ich rede nicht so mit meinen politischen Mitkämpfern. Ihr habt es beobachten können. Ich habe sie erst massiv angegriffen im August, weil ich sie hinterfragt habe, weil mir da Ungereimtheiten sichtbar wurden. Und dann habe ich sie dennoch unterstützt und mich zurückgehalten. Ich habe alle möglichen Ankündigungen von ihnen geteilt. Und viele Menschen sind wegen meiner Ankündigung auf diese Querdenken-Demos aufgegangen. Das wird nicht geschätzt. Stattdessen sagt man, ja, mach du mal wieder deine kleinen Demos und wir haben dich salonfähig gemacht. Wow! Also wenn ihr solche von oben herab Veranstaltungen haben wollt, dann seid ihr richtig bei Querdenken, dem Wanderzirkus von Querdenken. Wo man euch den Zaun nehmen will mit Sitzmeditation und esoterischen Gruppenübungen und man euch ständig ermahnt. Also ihr geht auf eine Demonstration gegen Zwangsmaßnahmen, die völlig unwissenschaftlich sind, von einem Regime. Und dann stehen da Hampelmänner auf der Bühne und sagen euch genau das, was euch das Regime sagt. Abstand halten, Sklavenmaske in der Fresse und nach Hause gehen, wenn die Stasi das so sagt, weil Merkel ihr den Auftrag gegeben hat. Und mit jeder Demo werdet ihr schwächer, weil es zermürbend ist. Und die Lösungen liegen seit Monaten auf dem Tisch. Aber werden diese Lösungen tatsächlich kontinuierlich auf Querdenkenveranstaltungen thematisiert? Nein. Was wird auf Querdenken-Demos thematisiert? Erstens die Sachlage, die wir alle kennen. Ja, Masken sind sinnlos. Ja, das Infektionsschutzgesetz ist ein Ermächtigungsgesetz. Ja, die Pharma spielt hier mit. Ja, wir wollen Grundrechte zurück. Das brauchen wir noch nicht vorgekaut bekommen, wo wir das doch alle wissen, sonst würden wir doch gar nicht zu einer Demonstration gehen. Wie oft wollen wir das jetzt noch hören? Von verschiedenen Polizisten, Lehrern oder Anwälten. Wir wissen, was das Problem ist. Und dann stehen wir also da und klatschen Beifall bei Sachen, die wir sowieso schon wissen, weil wir auf Telegram sind und weil wir wichtigen Kanälen folgen. Also wir sind aufgeklärt. Und dann stehen wir da 5 Stunden in eisiger Kälte und hören uns das wieder an, was wir wissen. Wow, toller politischer Widerstand. Dann löst die Stasi das auf und wir sollen nach Hause gehen. Zweitens, es gibt diese Lösung schon, die Deutschland braucht. Deutschland befindet sich nach wie vor im Kriegszustand. Es wurde nie ein Friedensvertrag geschlossen. Dönitz war kein legitimierter Hitler-Nachfolger. Seine Ernennung widersprach der Weimarer Verfassung Und das Gesetz zur Nachfolge des Führers hat Hitler niemals veröffentlicht. Und Dönitz selbst hat nicht den Friedensvertrag oder irgendeine Kapitulation unterzeichnet, sondern es war der Wehrmachtsoffizier Alfred Jodl. Das ist in etwa so, wie wenn die Kindergartenvereinigung eines Landes sagt, wir kapitulieren jetzt bei einem Krieg. Das ist kein Friedensvertrag. Wenn die Armee kapituliert, ist das kein Friedensvertrag. Da sagt einfach nur die Armee, wir haben jetzt einen Waffenstillstand. Und dann haben sie Hess nach dem Nürnberger Prozess 1945 eingesperrt und nachdem er in Spandau rausgelassen wurde, wurde er vom britischen Geheimdienst sofort umgebracht. Und Hess war der Stellvertreter Hitlers. Hess, Rudolf Hess, hätte einen Friedensvertrag sofort unterzeichnen können. Und das hat der britische Geheimdienst verhindert, indem sie ihn umgebracht haben. Das ist die Sachlage in Deutschland. Und Deutschland braucht einen Friedensvertrag und volle Souveränität. Und solange das nicht eintritt, machen diese Hochverräter hier weiter. Und darüber muss jemand auf einer Bühne von einer politischen Widerstandsbewegung sprechen. Das deutsche Volk ist der Souverän. Und das deutsche Volk verdient Frieden und braucht einen Friedensvertrag mit den Siegermächten. Denn de facto ist die BRD nichts weiter als ein Gefangenenlager von den Siegermächten. Es ist eine Staatsillusion. Ihr habt hier keine Souveränität. Und man braucht gar nicht quasi so tief gehen. Man kann auch einfach auf der Bühne stehen und den Leuten sagen, was machen wir jetzt? Wir wissen jetzt alles, was hier schief läuft. Deswegen seid ihr hier. Was können wir also tun? Wir können einen Generalstreik machen, alles fallen und liegen lassen und dieses System aushungern. Wir können vor den Wohnungen und Häusern und Villen der Politiker demonstrieren und unsere Macht zeigen, so wie das zum Beispiel in verschiedenen Ländern der Fall ist, wo sie vor den Häusern der Despoten in Massen demonstrieren. Wir könnten sagen, wir verweigern jegliche Steuerzahlung, weil wir bezahlen aktuell für unsere Versklavung. Wir könnten sagen, wir bilden Bürgerwehren und wir organisieren uns, dass in dem Fall, wenn die Bundeswehr uns mit einem genverändernden Impfstoff impfen will, wir geschützt sind. All das könnte man mal thematisieren. Das ist aber nicht regimefreundlich. Und Querdenken ist regimefreundlich. Deswegen wollen die das nicht thematisieren. Weil Ballweg will meiner Meinung nach nicht die Lösung kommunizieren, sondern Ballweg braucht Lemminge, die ihn zum BRD-Bürgermeister wählen. Und dann schreibt er mir von oben herab, ja, mach du mal wieder deine Kleindemos. Also, ich bin lieber mit 5000 starken Patrioten auf der Straße, die wissen, was zu tun ist, wenn die Stasi wieder die Knüppel rausholt, als mit 500.000 Lemmingen, die Heinz zuhören und sagen, oder die machen, was er sagt, wenn er sagt, sie sollen nach Hause gehen. Und die nämlich nicht am 1. und 29. August vor die US- und Russland-Botschaften gegangen sind, um dort den Friedensvertrag zu fordern, sondern die hoch und runter auf der Straße des 17. Juni gelaufen sind. Wie auf einem Rummel, auf einer Love Parade. Die Techno-Mucke, die zu Techno-Mucke getanzt haben und gedacht haben, dass Friede, Freude, Eierkuchen Deutschland die Freiheit bringt. Dieses Regime wird nicht durch Sitzmeditation und esoterische Gruppenübung abtreten. Dieses Regime aktiviert aktuell alle Waffen, die das Volk finanziert hat, alle Waffen des Staates gegen das Volk. Militär, Bundespolizei, Polizei, Gesundheitsämter. Die lachen sich tot, wenn ihr da sitzt und eine Meditation macht und Kumbaya, my Lord, singt. Es geht hier aktuell um die komplette Existenz des deutschen Volkes. Denn sie wollen den Kaufmann-Plan von 1941 umsetzen. Sterilisation bzw. Vernichtung des deutschen Volkes. Das machen sie über genverändernde Impfungen. Und der Impfzwang wird nicht kommen. Nein. Es ist ja die nächste Finte. Sie sagen jetzt schon, dass die Bundeswehr an 60 geheime Orte den Impfstoff bringt. Ein Impfstoff, der nicht ausreichend getestet wurde. Und dann sagen sie dazu, naja, aber es wird keinen Impfzwang geben. Ja, wird es auch nicht geben. Es wird genauso laufen wie mit der Maske. Hast du keinen Impfnachweis, dann darfst du nicht mehr einkaufen gehen. Hast du keinen Impfnachweis, dann kannst du dich nicht mehr beim Arzt behandeln lassen. Hast du keinen Impfnachweis, dann kannst du nicht ins Ausland reisen oder wenn du einen Unfall hast, wirst du auch nicht im Krankenhaus behandelt. Da kannst du nicht mehr in eine öffentliche Einrichtung gehen oder ein neues Konto eröffnen, weil du bist ja ein Risiko für die Gesellschaft. So werden sie es machen. Ihre nächste Finte, es gibt keinen Impfzwang. Ja, es gibt keinen Impfzwang, aber es gibt einen indirekten Impfzwang. Alles läuft hier unter Nötigung. Sklavenmaske in der Fresse, sonst 5000 Euro Bußgeld. Nötigung, Straftatbestand, Nötigung. Das müsste Anwalt Heinz ja wissen. Warum redet er darüber nicht? Weil sie alle kontrollierte Opposition sind, mit dem Ziel, die Lemminge zu zermürben, euch fehlzuleiten, eure Energie zu verpuffen. Nochmal, das deutsche Volk braucht keine Organisation. Sie brauchen Widerstandskämpfer und Freiheitskämpfer und sie brauchen die Rückbesinnung auf Artikel 8 des Grundgesetzes. Jeder Deutsche hat das Recht, sich zu versammeln. Ganz einfach, jeder Deutsche kann eine Demonstration anmelden. Und da es hier um eure komplette Existenz geht, solltet ihr dieses Recht in Anspruch nehmen und euch versammeln und organisieren. Es wird die nächste Großdemo kommen und die nächste Großdemo. Und es wird nichts geschehen. Und das ist das Ziel der kontrollierten Opposition. Was hat Gauland jetzt und Weidel, was haben sie jetzt zum Fake-Wahlsieg von Biden gesagt? Sie beglückwünschen Biden. Also da sagt die Alternative für Israel und Gauland der Rotarier und Weidel, diese Ex-Goldman Sachs-Mitarbeiterin, also die aus dem Bankenmilieu kommt, die beglückwünschen jetzt einfach einen Fake-Sieger. Da wisst ihr, was ich meine mit kontrollierter Opposition. Es gibt immer eine starke Basis von Patrioten und da gibt es die führenden Köpfe und das ist kontrollierte Opposition. Das sind die eigenen Leute, dieser Verbrecher. Die setzen ihre Leute überall ein. Da ist eine Kampflesbe, die auf nationalistisch macht, bei der Alternative für Deutschland und beglückwünscht dann einen Fake-Präsidenten, Biden. Klingelt es langsam mal bei euch? Die verarschen euch überall. Ob das jetzt Querdenken ist oder AfD, überall auf den führenden Rängen sitzen Leute, die Teil des Regimes sind. Und solange Deutschland nicht gemeinschaftlich, brüderlich einsteht für die Zukunft von Deutschland, für die Zukunft eurer Kinder, für Gerechtigkeit und Freiheit, solange ihr beim nächsten Rattenfänger wieder drauf reinfallt, solange wird sie keine Freiheit geben. Ihr seid die Macht in Deutschland. 83 Millionen Deutsche sind die Macht in Deutschland. Ihr braucht niemanden. Ihr braucht nur euch. Eure Macht. Ihr müsst gemeinschaftlich auf die Straße gehen. Guckt an, wie sie es in Argentinien gemacht haben. Guckt an, was in Italien und Spanien los ist. Sie werden euch die Nazi-Keule überbraten. Ja, in dem linksfaschistischen Besatzerkonstrukt wird jedem die Nazi-Keule und Schwobler-Keule übergebraten, der das Regime kritisiert. Es sind doch Linksfaschos. Was ist denn Merkel anderes als eine linksfaschistische Kommunistin und Rothschild-Marionette? Also wenn die jemanden mit einer Nazi-Keule kommt, dann ist das eigentlich schon fast eine Auszeichnung. Ich will jedenfalls kein Kommunist sein. Kommunisten sind Abfall. Genauso wie Illuminaten. Parasiten sind das. sieht man ja, was sie mit Deutschland machen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Das deutsche Volk ist der Souverän in Deutschland. Und ihr alle, die ihr mir folgt, und ihr alle, die euch organisiert im Widerstand, ihr seid die Helden dieser Zeit. Ihr könnt euch selber organisieren und das solltet ihr jetzt tun. Wartet nicht mehr darauf, dass die nächste Großveranstaltung kommt. Nehmt selber euer Schicksal in die Hand. Deutschland, wach auf und kämpft für deine Zukunft und Freiheit.